Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, im heutigen Coaching-Video habe ich wieder ein interessantes Thema und hier geht es um die Hypergamie der Frau und quasi die Hypergamie in allen Lebenslagen. Also das Konzept der Hypergamie beschreibt ja, dass die Frau quasi einen Mann wählt von höherem sozioökonomischem Status. Bedeutet, die Frau ist ja evolutionsbedingt darauf angewiesen, also auch wenn sie sich fortpflanzen möchte, also insbesondere wenn sie sich fortpflanzen möchte, braucht sie ja einen Mann, der ihr quasi Schutz und Ressourcen zur Verfügung stellt. Da kann sie quasi gar nichts für, das ist biologisch so festgeschrieben, weil wenn sie schwanger ist, logischerweise kann sie sich immer weniger selbst verteidigen, ist in ihrer Mobilität eingeschränkt und hat auch einen erhöhten Ressourcenbedarf. Und das muss ihr ein Mann bieten. Deswegen ist sie von ihrer Biologie her so veranlagt, dass sie natürlich einen Mann braucht, der einen hohen sozioökonomischen Status hat. Das heißt, der in der Lage ist, ihr diese Ressourcen und den Schutz zur Verfügung zu stellen. Erstmal einen Schluck Kaffee. Weil sie das so wählen muss, und ich bin der Meinung, viele Frauen machen das halt nicht bewusst, das läuft halt unbewusst ab, muss sie den Mann auch shit testen. Das heißt, sie muss, also diese Hypergamie, sie muss laufend in Frage stellen, ob dieser Mann der richtige Mann für sie ist. Und wenn sie diesen Mann hat, muss sie laufend sich die Frage stellen, ist er immer noch der richtige Mann? Also ist er immer noch in der Lage, mir diese Ressourcen, diesen Schutz zur Verfügung zu stellen? Ist er immer noch der bestmögliche Mann, den ich dafür bekommen kann? Diese Frage oder beziehungsweise dieses Programm läuft bei ihr laufend ab. Zu hinterfragen und neu zu hinterfragen und neu zu hinterfragen. Das führt aber dazu, dass sie den Mann permanent shit testen muss. Das heißt, sie muss permanent ihn durch diese Prüfung jagen. So, und jetzt gibt es, so habe ich das festgestellt, Frauen, also alle Frauen sind hypergam, aber die Ausprägung der Stärke ihrer Hypergamie ist bei vielen Frauen unterschiedlich. Und ich habe viele Exemplare kennengelernt mit ausgeprägter Hypergamie. Das heißt, sie findet quasi in ihrem Shit-Testen keine Ruhe. Jedes zweite Gespräch mit ihr ist quasi ein Shit-Test. Laufend muss sie anzweifeln, die Autorität des Mannes erneut anzweifeln, erneut ihm Schwierigkeiten machen, erneut mit ihm diskutieren. Und zwangsläufig, wenn ihr permanent getestet werdet, jeden Tag 29 Mal, dann fällt ihr logischerweise irgendwann mal durch. Das ist die Natur der Sache. Und so kann ich euch sagen, habe ich viele von diesen Tests bestanden, habe aber auch viele Tests verloren. Und für die verlorenen Tests gibt es keine Wiedergutmachung. Das ist abgespeichert. Den hat er nicht bestanden. Kein Alpha-Mann. Und dann verstärkt sich das Ganze, weil dann sagt sie, oh, da habe ich gesehen, da ist er nicht der Richtige. Den Test hat er auch nicht mit Bravour bestanden. Ist er wirklich noch der Richtige, wenn er diesen und diesen Test nicht bestanden hat? Ich muss ihn weiter testen. So habe ich das erfahren. Und so, oh hier, mein Löckchen. Okay. So, und so steigert sich das dann immer weiter. Und das hat für den Mann natürlich, es ist jetzt nichts, was Frieden in eine Beziehung bringt oder beziehungsweise Ruhe und Zufriedenheit. Da sie ja permanent die Grenzen neu austesten muss und möchte auf ihre Position gerückt werden. Und da haben wir in unserer heutigen Gesellschaft ja das nächste Problem. Als Mann läufst du ja mit angezogener Handbremse. So, du darfst nicht unbedingt das sagen, was du sagen willst. Du darfst auch nicht laut werden. Du darfst auch nicht wütend werden. Alles muss so, ne? Brauche ich auch nicht erklären. Ich kann ja nicht so ganz jetzt so hier das ausführen, wie ich das gerne möchte. Das ist ja hinlänglich bekannt. Also muss ich auch mit ein bisschen angezogener Handbremse wieder reden. Das Los des westlichen Mannes. Weil ich will ja, dass diese Videos euch erreichen. Also wenn ich jetzt die Handbremse loslasse und mich das so äußere, wie ich das gerne möchte, dann würde die Message euch möglicherweise nicht erreichen und damit würde das Ziel komplett verfehlen. Ja, so ist das Ganze. Und jetzt habe ich rückblickend mal drüber nachgedacht und für mich gemerkt, dass meine Ex, also nur noch mal ganz kurz, diese Hypergamie beschreibt halt, um das Konzept noch mal vollends zu verstehen, ist das der Grund, warum die Krankenschwester den Chefarzt heiratet oder beziehungsweise mit dem Chefarzt was anfängt, und es auch für den Chefarzt kein Problem darstellt, mit einer attraktiven Krankenschwester was anzufangen. Also der Mann datet abwärts vom sozialen Stand, vom Status, und die Frau aufwärts. So, da treffen sie sich dann. Andersrum, es gibt wohl auch Chefärztinnen, die einen Krankenpfleger nehmen, aber dass das nicht der Regelfall ist, denke ich, brauche ich euch nicht erklären. Das kommt wohl, soll wohl vorkommen, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wird ein sehr, sehr seltener Fall sein. Ja, so, jetzt habe ich festgestellt, im Nachhinein, das ist mir gestern Abend bewusst geworden, dass meine Ex-Freundin, also ihre, diese Hypergamie, dieses permanente Infragestellen, war bei ihr so ausgeprägt, dass sie nicht nur mich permanent in Frage gestellt hat, sondern jedwede Situation, die irgendwie uns betroffen hat. Und da möchte ich euch jetzt ein ganz interessantes Beispiel geben. 2013 hatte ich meiner Ex-Freundin damals, 2012 war es glaube ich, zu ihrem Geburtstag, habe ich ihr einen Gutschein geschenkt, dass sie zu dem Haus, das wir 2013 gekauft haben, weil da haben wir viel Platz gehabt. Hallo? Die Haare wachsen, aber wie verrückt. Da haben wir, wie gesagt, viel Platz gehabt und sie wollte unbedingt zu ihrem Ponyhof noch einen Hund dazu. Und damals, das konnte ich verstehen, wollte ich sie glücklich machen, habe ihr also einen Gutschein geschenkt für einen Hund ihrer Wahl. So, ihre Wahl ist dann auf den Australian Shepherd gefallen. Das ist Kimber. Der süße Bär liegt jetzt hier unten. Also das ist, muss ich sagen, eines der guten Dinge, die aus dieser Beziehung entstanden sind. Ich bin heute dankbar, ihn zu haben. Das ist überhaupt gar keine Frage, stellt sich nicht. Aber das Interessante, wie diese Hypergamie funktioniert, dieses permanente Infragestellen, also selbst wenn alles perfekt ist, und das ist auch dieser Grund, wo dieser Unfrieden herkommt. Die Frau kann aufgrund ihrer hypergamen Natur niemals zufrieden sein. Und das möchte ich euch jetzt erzählen. Jedenfalls sind wir dann, hat sie einen Züchter, eine Züchterin rausgesucht, die diese Australian Shepherds züchtet. Und dann sind wir dorthin gefahren, zu dieser Dame nach Wolfsburg. Und Kim hat 6 oder 7 Geschwister, ich weiß gar nicht mehr genau, 6 oder 7. Ich glaube 6. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Jedenfalls waren wir dann bei dieser Züchterin. Und ich hatte absolut überhaupt keine Ahnung von der Materie. Ich bin also quasi einfach mitgegangen und habe sie machen lassen, hatte auch das Vertrauen, dass das alles richtig ist, wie sie das macht. Und war, was alles anbelangt, ich war unbedarft, also ich war auch wie so ein kleiner wedelnder Hundewelpe. Ja, jedenfalls sind wir dann dahin. Und also ich muss wirklich für diese Dame wirklich eine Lanze brechen. Also das war eine Paradezüchterin, also wirklich 100%. Diese Frau verstand die Dinge, die sie da getan hat. Die war herzensgut, die war herzensgut mit den Tieren, absolute Fachkompetenz, wie sie ihr ganzes Haus, den Garten, alles auf diese optimale Welpenhaltung ausgerichtet hat. Die hat im Wohnzimmer bei den Welpen geschlafen, im Welpengehege, im Welpen, was sie da so abgesteckt hat, direkt an die Terrasse im Garten, damit die Welpen leeren Stuben rein, wenn die Geräusche machen, dass sie gleich die wieder rausgegangen, mit denen rausgegangen ist. Die Welpen haben Autofahren kennengelernt, die haben Kinder kennengelernt, die haben Katzen kennengelernt, die haben andere Hunde kennengelernt, die saßen auf Pferderücken, die haben quasi alles kennengelernt. Also diese Frau hat das perfekt gemacht. Also so stelle ich mir das wirklich vor. Besser kann man das nicht machen. Das muss man wirklich so sagen. Und da bin ich 100% ehrlich. Also ich war am Ende, sie hatte das alles perfekt gemacht, wie gesagt. Super süße, gesunde Welpen mit bester Abstammung. Alles war getestet. Jedwede möglichen genetischen Dinge wurden im Vorfeld ausgeschlossen und geprüft. Die waren gechippt, gewurmt, entwurmt und also wirklich perfekt und auch perfekt sozialisiert, diese kleinen süßen Tropfen. Und ja, wie das dann so ist, man kann man sich ja nicht beim ersten Mal für seinen Hund quasi entscheiden. Also sind wir da bestimmt 3 oder 4 Mal hingefahren, um die Welpen dann besser kennenzulernen und irgendwie, man weiß nicht, wie man das machen soll mit der Connection aufbauen, aber das geht dann wie von selbst. It's magic. Also auf einmal trifft man dann seine Wahl für den für sich passenden Hund. Ja, jedenfalls, das erzähle ich wieder alles, diese ganze Vorgeschichte muss man halt wissen. Es war alles perfekt. Es waren 6 wundervolle Welpen oder 7, verzeiht mir, dass ich das nicht mehr so genau weiß, zur Auswahl. Super gesund, super quirlig, super süß. Also, ich rede hier in Superlativen, weil es ist wirklich, wirklich schön, war wirklich gut. Und dann saßen wir beide im Auto und dann sagt, auf dem Rückweg, und dann sagte sie zu mir, ja, dann habe ich jetzt nochmal einen Termin bei der anderen Züchterin gemacht in Köln. Hä? Sag ich. Also ich hatte von Red Pill keine Ahnung, ich hatte von Hypergamie keine Ahnung. So. Und da hat aber diese Hypergamie bei ihr durchgeschlagen, quasi unzufrieden. Also eine perfekte Situation, aber die Situation muss besser werden. Oder beziehungsweise sie kann nicht zufrieden sein. Also sagt sie zu mir, ich habe da mit der anderen Züchterin in Köln nochmal einen Termin gemacht, die hat auch Welpen, dann wollen wir da nächstes Wochenende nochmal hinfahren und lass uns die Welpen dann auch nochmal angucken. Und ich sage, was stimmt denn nicht mit dir, sage ich. Also ich als Bluepiller habe das schon gemerkt und sagt sie, was stimmt denn nicht mit dir, sage ich. War irgendwas mit diesen wundervollen Welpen nicht in Ordnung, sage ich. Ja, nee. Ja, war irgendwas mit der Frau nicht in Ordnung, sage ich. Stimmt irgendwas mit ihr nicht? Hat sie irgendwas falsch gemacht? Oder was ist das Problem? Ja, nee, es gibt kein Problem. Ach so. Okay, sage ich. Also wir waren bei einer augenscheinlich perfekten Züchterin, sage ich, die absolut ihr Handwerk versteht und das mit viel Liebe macht. Nicht, um einfach nur Tiere zu vermehren, sondern weil sie wirklich Liebe für die Sache hat. Und mit absolut wundervollen Welpen. Und es ist ja nicht so, dass nur ein Welpe da war, es waren 6 oder 7. Also sage ich, warum können wir jetzt nicht von diesen 6 wunderbaren Welpen unseren Welpen wählen? Wo ist das Problem? Dass wir jetzt noch nach Köln müssen oder dass wir jetzt noch nach Tumbuktu oder Uganda müssen, sage ich. Was soll das werden? Ja, aber man weiß ja nicht und vielleicht ist ja noch dies. Also sie weiß einfach nicht, ist die Quintessenz. Sie will machen, hier, da, rechts, links, aber sie weiß nicht. Aber sie will. Sie weiß nicht, aber sie will. So, und das ist diese Hypergamie. Das heißt, sie ist permanent, auch mit einer augenscheinlich perfekten Situation, kann sie nicht zufrieden sein und es muss ja noch was Besseres geben. Und das ist genau diese Beschreibung, also die Hypergamie ist nicht nur in Bezug auf Beziehungen und Partnerschaftsdynamiken, also Beziehungsdynamiken, sondern auch im Bereich, in allen Lebenslagen. Das heißt, egal wie perfekt ihr das eurer Partnerin macht, egal wie augenscheinlich perfekt ihr das macht, sie wird nicht zufrieden sein und irgendwie wird in ihrem Hinterkopf immer tackern, das muss noch besser gehen, das muss noch besser gehen. Und das ist auch der Grund dafür, warum Jeff Bezos geschieden wird. Oder warum, Johnny Depp von dieser Tante da so schlecht behandelt wurde und das Ganze gegen die Wand fährt. Und da frage ich mich dann, oder diese ganzen Stars, die es überall gibt, diese Sportler, und die müssen ja alle das Gleiche durchleiden. Und da frage ich mich dann, wer sind wir normalen Menschen in dieser Gleichung? Also wenn ein Jeff Bezos seine Frau nicht halten kann, weil in ihrem Hinterkopf, da kann er, muss ja noch was Besseres geben. Ein Mann, der ist der reichste Mann der Welt, aber sie, ne? Okay, sie kriegt ja 50% seiner Ressourcen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Also ich denke, meine Message ist klar vom heutigen Coaching-Video. Und das ist, ich habe das jetzt einfach mal One-Take durchgequatscht. So war das. Und deswegen ist auch egal, ob man seiner Frau einen Ponyhof holt, ob man ihr ein Schloss baut, ob man den Mond runterholt und setzt den auf das Schloss drauf. Sie wird sich immer sagen, es muss noch besser gehen. Es muss noch besser gehen. Und deswegen auch dieses Meme, wo Superman, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ich habe es nicht wiedergefunden, ich wollte es hier einblenden, aber ich hatte es nicht gefunden. Also es gibt ja dieses Meme im Internet, wo Superman da seine Lois Lane, fliegt da dann los mit ihr und er sieht aus wie ein Superbaba. Und dann haben sie so eine Gedankenblase über ihren Kopf gemacht, über diese Comiczeichnung. Und sie fragt sich in ihren Gedanken, ist er wirklich der Richtige für mich? Also er ist Superman, es geht augenscheinlich nicht besser. Er ist der Mann, der fliegen kann und der von Kugeln nicht verletzt werden kann. Ja, wie soll es noch besser gehen? Also so, das muss man halt begreifen. Und deswegen habe ich für mich verstanden, ich versuche gar keine Frau mehr glücklich zu machen, weil wenn du das eine Problem weggeschaufelt hast, steht sie schon da und schaufelt dir die nächsten 3 Probleme, hat sie schon wieder parat. Deswegen denke ich mir grundsätzlich, und das ist auch interessant für das heutige Coaching-Video, beherzigt das, lasst sie in ihrem ersten Problem stecken. Dann könnt ihr euch die darauffolgenden Probleme ersparen. Ja. Also wie gesagt, ich habe festgestellt, ihre Hypergamie bezieht sich auf alle Lebenslagen. Sie will permanent sich verbessern. Obwohl augenscheinlich schon alles wundervoll ist. Und wie soll man da ein glückliches Leben in Frieden und Harmonie schaffen, wenn man alles das Beste geschaffen hat und es ist nicht das Beste in ihren Augen? Tja, ich denke, meine Message ist klar. Ja, Männer, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich will es nicht zu lange machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich fahre jetzt gleich noch ins Gym. Heute ist Brust dran. Ich bin froh, dass ich wieder hinfahren kann. Gestern war Rücken, heute ist Brust, morgens Beine. So geht das jetzt wieder los. Und ja, lasst mir ein Like da, schreibt mir in eure Kommentare, wie ihr das erlebt habt, was ihr von diesem Video haltet. Und ich habe gesehen, 50% der Leute, die meine Videos gucken, haben mir kein Abo dagelassen. Was ist mit euch? Euer Coach Magic. Bis morgen. Tschüss.